besteht im Wesentlichen darin, die Verachtung zu verbergen, die ich gegen die leidenden Arschlöcher hege. Und wenigstens einmal am Tag die Herrentoilette aufzusuchen und ordentlich zu wichsen. Während ich von einem Leben fantasiere, das nicht so sehr der Hölle gleicht. 14 Jahre lang bin ich eine Hure der Werbebranche gewesen. Ich könnte mich nur noch dadurch retten, indem ich Brandbomben werfe. Können Sie beweisen, dass Sie mir nicht angeboten haben, meinen Job zu retten, wenn ich mir von Ihnen einen blasen lasse? Thank you.